Die Politiker im Bundestag haben Langeweile. Denn wie ihr wisst, verspüren sie keine Eile. Wenn ihr denkt, sei anders, lasst euch gesagt sein, sie wollen nur euer Geld. Denn Grips haben sie keinen.